Emission de l'Art Visionnaire calling from wherever the studio settles, from wherever it gets invited to. Listen to the unseen. Don't trust your eyes. Believe what you are told. Jetzt gibt's gleich noch eine Pause und dann geht's weiter mit Kapitalspektakel. Viel Spaß. We'll be right back. Ja, ich weiß. Thank you. Thank you. Oh. Freiheit, Freiheit, Freiheit ist eine um zu realisieren, dass es kein Selbst gibt, zu dem man zurückkehren kann. Thank you. Paradigma. Paradigma. Paradigma. Thank you.

Ah.